Es ist 17.30 Uhr, wir bringen Nachrichten. Die drei amerikanischen Astronauten Armstrong, Collins und Aldrin mit ihrem Raumschiff Apollo 11 haben sich um 17.16 Uhr durch die erneute Zündung der dritten Raketenstufe aus der Parkumlaufbahn um die Erde in die Fluchtbahn zum Mond eingeschossen. Kurz zuvor hatte die Weltraumbehörde NASA den drei Astronauten das entscheidende Kommando Go gegeben. Die dritte Raketenstufe verleiht dem Raumfahrzeug die zweite kosmische Geschwindigkeit von knapp 40.000 Kilometern in der Stunde, die erforderlich ist, um der Erdanziehungskraft zu entfliehen. Wenn weiterhin alles planmäßig verläuft, sollen um 18.41 Uhr die Kommandokapsel und der Versorgungsteil von der dritten Raketenstufe getrennt werden. Das Raumschiff wird dann eine Wendung um 180 Grad vollziehen, um an die im Oberteil der dritten Raketenstufe mitbeförderte Mondlandefähre Eagle angekoppelt zu werden und mit ihr gemeinsam den Flug fortzusetzen. Die ausgediente dritte Saturnstufe wird auf eine Sonnenumlaufbahn geschossen. Das bisher größte Raumfahrtunternehmen, dessen Ziel die erste Landung von Menschen auf dem Mond ist, begann heute Nachmittag um 14.32 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit dem Start von Apollo 11 in Cape Kennedy. Die Trägerrakete vom Typ Saturn V brachte das Raumschiff mit den Astronauten Armstrong, Collins und Aldrin fehlerfrei auf eine Parkumlaufbahn um die Erde. Bei ihrem ersten Überfliegen der USA testete die Besatzung von Apollo 11 die Farbfernsehkamera an Bord. Die Bodenstelle in Goldstone in Kalifornien bestätigte, dass die Bilder gut sind. Sie wurden jedoch nicht veröffentlicht.